möchte dem Herrn danken, dass er heute die Möglichkeit geschaffen hat, dass ich hier mit euch Gemeinschaft haben darf. I'd like to thank the Lord for this opportunity that he has given me to have this fellowship with you. Ich werde natürlich mich etwas kurz fassen. I'm gonna keep it a little shorter this morning. Ich wollte euch über mein Vergangenheit etwas berichten. I'd like to tell you a little bit about my personal history. Tut mir leid, bin nicht gewohnt. Okay, I'm not really used to this. Ich habe eh und je so starke Stimme gehabt. I used to have this strong voice. Or always have. Jetzt muss ich mich daran gewöhnen, leise zu sprechen, damit ihr es lauter hört. And now I have to get used to speaking more quietly so you can hear me more loud. Bin gebürtiger Türke. I am Turkish or of Turkish origin. Yeah. In Istanbul geboren. I was born in Istanbul. Mein Vater ist ein Türke. And my father is a Turk. Sunnite. A Sunnite. Vom Religion her. So that's from the religious point of view. Der hält aber nichts davon. But I mean, he's not really. Meine Mutter ist Schiitin, Kurdin. My mother is a Kurdish woman. Also ich bin in einer Familie aufgewachsen, wo zwei religiöse Gedanken hatten. And so I've grown up in a family where there were two different kinds of religious thought. Und im Koran kenne ich mich auch aus, so ein bisschen. And I know a little bit about the Koran. Also mit 6 Jahren habe ich auf der Straße in Istanbul Wasser verkauft, Zeitung verkauft. And when I was 6 years old, I sold things on the streets of Istanbul. I sold water, I sold newspapers. Obwohl ich das nicht nötig hatte. Even though I didn't have to do this. Aber ich wollte es. But I really wanted to. Ich wollte Geld verdienen. I wanted to earn money. Um selber etwas zu leisten, was ich gern kaufen möchte. To have my own, to earn my own money to buy things that I wanted. Der Unterschied zwischen mir und den anderen Jungs, die dasselbe getan haben. And the difference between me and the other boys who also did that. Ich war ein bisschen schlauer. I was a little smarter than them. Die haben nur 50 Zeitungen den ganzen Tag verkauft. They sold about maybe 50 newspapers a day. Und ich habe 100 vormittags nur verkauft. And I sold about 100 in the morning. Wie gesagt, klug. As I said, I was smart. Ich habe diesen Menschen das gegeben, was sie hören wollten damals. I gave the people that what they wanted to hear. Obwohl sie alle wussten, dass ich sie hintergehe oder entschuldigt diesen Ausdruck verarsche. Okay, even though they knew that I was tricking them, haben sie es gern abgekauft. They bought those newspapers gladly from me. Zum Beispiel, ich habe gesagt, der Präsident ist angeschossen worden. For example, I said the president has been assassinated. A shot. Wir haben alle gewusst, dass es nicht wahr ist. And they all knew, of course, that wasn't true. Aber trotzdem, sie haben es abgekauft. But still, they bought the newspapers from me. Mit der Zeit. And with time. Ich war 11. I was 11 by then. Ich habe mich in den Straßen, die gefährlichste Straßenviertel Istanbuls. I went around the most dangerous parts of Istanbul. Wie in New York, Bronx und Harlem. Like maybe in the Bronx or Harlem in New York City. Aber ich mag die Menschen auch dort. But I love the people there. Mit 11 Jahren haben meine Eltern mich nach Deutschland transportiert. And when I was 11, my parents took me to Germany. Ich sah natürlich jünger aus. And I looked a little bit younger back then. Wie alt ich war. Okay, I looked a little bit younger than I actually was. Da ging ich in die Schule. And I went to school there. Ich konnte außer Zitrone nichts in Deutsch. And the only word I knew in German was the lemon. Zuerst musste ich mich in der Schule durchkämpfen. And so I had to fight my way through school. Da war ein Frank. And there was this boy, his name was Frank. Der hat so schöne Damen dabei gehabt, so Mädchen. And he had, I don't know, these girls with him. Ich war ein Kopf kleiner, obwohl wir selber alter waren. And I was about a head shorter than him, even though we were the same age. Immer in der Pause ist hergekommen und hat mich gelästert irgendwie. And in the breaks, he always came up to me and somehow ridiculed me. Der hat viel gesprochen, aber nur das eine Wort ist mir geblieben. And he said a lot of things, but I only remember one of them. Das war Schwein. That was pig. Ich habe meine Mutter gefragt zu Hause. And so I went home and I asked my mother. Und dann habe ich gewusst, was das heißt. And then I knew what he had said to me. Nächsten Tag habe ich auf Frank gewartet. And next day I waited for Frank at school. Er kommt mit drei Mädels an. And then he walked up to me. He had three girls. Der hatte Brille gehabt. And he had these glasses on. Der hat wieder so losgeredet und ich habe gewartet, bis dieses Wort, dieses Schlüsselwort kommt. Schwein. And he started shouting, yelling with me, and I was just waiting till that key word would come up again. Ein paar Mal ist gekommen. And it came up a few times. He mentioned that pig. Da bin ich aufgestanden, habe gesagt, auf Türkisch natürlich, dass er seine Brille runter tun soll. And then I stood up and I told him in Turkish, of course, that he should take off his glasses. Hat er nicht verstanden. And of course he didn't understand what I meant. Dann habe ich einen Kran gepackt, hochgesprungen, mit einem Kopfschlag habe ich ihn runter. And then I jumped up and I hit him with my head and he went to ground. Seitdem hatte ich Ruhe in der Schule. And then I really had my peace at school from that day on. Das war genauso auf Straße. And on the street it was pretty much the same thing. Und natürlich in den Discos, wo ich immer besucht hatte. And also in the discos that I went to. Irgendwann habe ich mir eine Gang zugelegt. And at some point I had my own gang. Ein Zigeuner, der Manu hieß. And one of them was a gypsy and his name was Manu. Harter Typ, gut. And he was a tough guy, a good boy. Und ein Deutscher, der hieß Peter, der hat Kopf gehabt, Grips. And a German, his name was Peter and he was a smart kid. Wie gesagt, ich habe alles getan. And as I said, I did everything. Was die Gesetze verboten hatten. I did everything that was forbidden by law. In kurzer Zeit war ich ein berühmter Schmuggler. And in a short time I was actually a real smuggler. Mit internationalen Verbindungen. And I had my connections internationally. Ich war auch in dieser Zeit manchmal in solche Zelte, die einfach aufgeschlagen wurde, damit die da damals hin und wieder evangelisiert hatten. And once in a while I went into these tents that were pitched to host evangelisms. Ich war drin. Ich habe meine Leute immer weggeschickt. Die sollen arbeiten gehen. So, and I went there. I sent my guys away. Told them they should work, but myself. Und ich bin in dieses Zelt hinein. I went into these tents to those evangelistic meetings. Und das hat mir gut getan, Gottes Wort damals zu hören, obwohl ich es nicht kapiert habe. And it was very good and soothing for me to hear the word of God, even though I did not understand what it was about. Ich habe mich sogar geschämt zum Schluss. And I was actually ashamed. Weil ich hatte zwei Kanonen hinten, Walter, und eins mit Wesson hier, unter dem Achse. Und ich habe... Because I had two guns in the back of my pants and one on my side. In a holster. Das war so beschämend für mich, dass ich meinen Kopf runter hatte. Ich konnte niemand in die Augen schauen. And I was so ashamed of myself that I couldn't really look at anybody. I always held my head, my eyes to the ground. Und alle waren so nett und freundlich mir gegenüber. And all the people there were so kind and friendly towards me. Das war ich nicht gewohnt. And I was not used to that. Entweder muss man mir einen aufs Deckel geben oder ich muss einen aufs Deckel geben. My communication was either I hit him or I get punched. Es war einfach Überlebenskunst gewesen damals. That was just my way to survive. Genau in der Zeit, wo RAF getobt hat, RAF, also Rote Armee Fraktion getobt hat in Deutschland. And that was also the time when the RAF had their peak in Germany. Und dann war in Crailsheim, in dieser Stadt, wo ich zu tun hatte, eine Teestube. And in that town where I lived, there was this tea house. Ich habe das ab und zu mal beobachtet, weil das mein Viertel ist. And I noticed that tea house because it was my quarters, yeah. Ich muss ja durchchecken und wissen, was da abgeht, wer was macht. And of course, if it's your part of town, you have to know what's going on. Weil ich bin ein Versicherungsvertreter auch gewesen. Die müssen Schutzgeld bezahlen. Okay, because I was also in the insurance business, because they had to pay. Ich habe das mal beobachtet. Das waren solche Hippies gewesen damals. Okay, and I noticed these people who were running that shop, the tea shop, and they were sort of hippies. Und ich habe gedacht, das sind alle Kiffer. And I thought, well, they're all on drugs. Ja, die gehören zu unserer Mannschaft. So they're actually on our part of the society. Die brauchen wenig bezahlen. They don't have to pay a lot. Da habe ich mich mal eines Tages hingetraut. And so one day I went there. Und sie waren so freundlich und nett. And they were so kind and nice and friendly. Ich habe über Geld gar nicht geredet. So I didn't even talk about money. Die haben mich eingeladen. And they invited me in. Ich bin hinein. And so I entered. Und ich habe mich wohl gefühlt. And I really felt great there. Es waren zwei Jungs und ein Mädel. And two guys and one girl. were there. Die haben mir über Jesus gesprochen. And they started talking to me about Jesus. Das hat mir sehr gut getan. And that really went to my heart. Nach 10 Minuten höre ich immer so Geräusche, also so Getrümmel. And after 10 minutes, I hear these noises. Das hat mich gestört. And yeah, that upset me. I didn't like that. Ich konnte nicht sehen, wer die waren. Because I didn't know where the noise was coming from. And aber weil mein Rücken war gegen Tür gewesen. Because I sat with my back to the door. Aber das waren harte Typen nach der Stimme, nach der Klang. But from the voice or what they were saying, you could hear they were tough guys. Ich drehe meinen Kopf um. And so I turned around. Und sehe, das waren solche Rocker. And then I saw these rocker type guys. Mit ihren Ketten und was weiß ich. And they had their chains and whatever. Da bin ich aufgestanden. And then I stood up. Hab sie eingeredet auf meine Weise und Art. And then I talked to them in my particular way. Und hab sie gefragt, was sie hier suchen. And I asked them what they were doing here. Und wo sie mich gesehen haben. And when they saw me. Ist ihr Gesicht von einer Farbe zur anderen umgewechselt, wie die Skolampe. Their face, the color of their face has changed, yeah. Weil ich war Alibaba. Because I was Ali Baba. Baba. Und die haben sich entschuldigt und haben nicht gewusst, dass ich da war. And they apologized to me, and because they didn't know that I was there. Dann habe ich gesagt, sie sollen alles auf den Tisch legen. And then I told them to put everything on the table. Und nur mit Unterhose diesen Lokal verlassen. And leave this restaurant in their underpants. Also das kostete mich nicht Mühe. And that wasn't a very difficult thing. Das waren brave Jungs, die auf mich gehört haben. And those were really good boys, and they did what I told them. Nachdem sie gegangen waren, and after they left, haben wir hingesetzt. I sat down again. Den Jungen, zwei Jungs und die Mädels gesagt, setzt euch hin, jetzt erzählt ihr mir weiter. And then I said, okay, to these two boys and the girl, please sit down and tell me more. Und ich war 3 Stunden dort. And I was there for 3 hours. Es war wunderbar, ja. And it was a really great time. Ich war damals wirklich eine Ganove mit Karat. Yeah, so I was a real high-profile gangster. Ich habe bis dahin wirklich alles Unrechte getan und die ganzen Gesetze, wenn ich heute denke. Mm-hmm. And up until then, I mean, I did really that a lot of injustice and all the laws, broke all the laws. Mit Mühe. Ich habe mir sogar Mühe gegeben, alle zu übertreten. And I put an effort into it to transgress all the laws. Ich habe so etwas mitgebracht als Beispiel. And I've brought you something as an example. Teppich, den man mit der Hand das zusammen macht, also knüpft. This is a carpet that you you do by hand. Hat 2 Seiten. A carpet always has 2 sides. Ich habe da hier ein bisschen zurecht gemacht, damit es nicht so wüst aussieht. Okay, I've cleaned this one up a little bit so it doesn't look too wild on the back. So war mein Leben vor Jesus. This is what my life looked like before I knew Jesus. Und erster Römerbrief. And in Romans chapter 1. Also als Kapitel 29. Romans 1, 29. Bis 32 heißt es. And it says there. Voll von aller Ungerechtigkeit, Schlechtigkeit, Habgier, Bosheit, voll Neid, Mord, Hader, List, Niedertracht, Zuträger, Verleumder, Gottesverächter, Frevler, hochmütig, prahlerisch, erfinderisch im Bösen. Den Eltern ungehorsam, unvernünftig, treulos, lieblos, unbarmherzig. Sie wissen, dass sie solches tun, nach Gottes Recht den Tod verdienen. Aber sie tun es nicht allein, sondern haben auch Gefallen an denen, die es tun. Being filled with all unrighteousness, wickedness, greed, evil, full of envy, murder, strife, deceit, malice, they are gossips, slanderers, haters of God, insolent, arrogant, boastful, inventors of evil, disobedient to the parents, without understanding, untrustworthy, unloving, unmerciful. And although they know the ordinance of God, that those who practice such things are worthy of death, they not only do the same, but also give hearty approval to those who practice them. Das war mein Leben. And that was my life. 1980 wurde ich von GSG 9 verhaftet. 1980, I was arrested. und kam Hochsicherheitstracht Stuttgart-Stammheim. I was put to prison in Stuttgart. Einzelzelle. In a single confinement. Ich hatte einen Kalender dort stehen gehabt. Mein Vorgänger hat es wahrscheinlich vergessen. And there was a calendar in my cell. Probably my predecessor had left it there. Und das war so, dass es nicht gebraucht wurde. And that calendar hadn't been used yet. Und ich habe es angefangen zu lesen. And so I started reading that calendar. Das war ein Kalender, Abreißkalender für ganzes Jahr gewesen, 80. And it was a calendar for the whole year of 1980. Und ich habe es innerhalb in 10 Tagen gelesen. And in 10 days I read through the whole calendar. Ich hatte wirklich Hunger nach Gottes Wort. I really was hungry for the word of God. Wusste ich aber nicht. But I didn't know that back then. Aber ich habe es gespürt. But I had this feeling. Da war wirklich ein Vers. And one verse in that calendar. Dass das zu mir wirklich so gesprochen hat, dass ich nachdenklich wurde. Spoke to me in a way that really started to think. Römer 9. And that verse is in Romans 9. 16. Vers. Verse 16. So liegt es nun nicht an jemandes Wollen oder Laufen, sondern an Gottes Erbarmen. So then it does not depend on the man who wills or the man who runs, but on God who has mercy. Ich kannte Gott vorher, dass ich etwas tun müsste, um an Gott zu gelangen. I always understood God to be somebody where I had to do something to reach him. Hier geht es um Erbarmen und Gnade. But in this verse, it said something about mercy and grace. Wie kann ich von dem allen loskommen, was ich gemacht habe? And how can I get rid of those things that I have done? Wie kann ich das bereinigen? How can I clear this, clear my record? Das geht nicht. That's just impossible. Ich war gefangen. And so I was a real prisoner. Und dann habe ich die Adresse geschrieben, wo an der Kalender stand. And then I wrote a letter to the address that was printed on the calendar. Ich bat sie um eine Bibel. And I asked them for a Bible. Dann habe ich einen bekommen. And they sent me one. Neues Testament. It was a New Testament. Nach Luther Übersetzung. And it was the Luther translation. Ich habe es in 14 Tagen gelesen. And in 2 weeks I read through the whole New Testament. Das war wunderbar. And it was really wonderful. Und dann habe ich bemerkt, dass da am Anfang drauf stand Neues Testament. And then I saw that on the first page it was printed New Testament. Da habe ich gedacht, da muss auch Altes geben. And then I thought, there must be an Old Testament. Habe ich wieder geschrieben. So I wrote him another letter. Und gesagt, hoch zu, ihr habt mir Neues geschickt. Ich will auch das Alte. You sent me a New Testament. I need the old one. Dann habe ich so einen bekommen, kompletten. So I got the complete Bible. Gott sei Dank. Praise God for that. Ich habe ein Jahr lang gelesen. And I read the Bible for 1 year. Ich war intensiv am Lesen, sogar nachts. And I read it so intensely, I even read at night. Ab 22 Uhr gehen die Lichter aus. And at 10 p.m. in prison, lights are turned off. Und als kluger Mensch habe ich mir eine Kerze aus Margarine gemacht. And so I'm very smart and I made my own candle out of margarine. Habe ich bis morgen gelesen. And I read through the whole night. Margarine kostet nichts. And margarine doesn't cost a lot. Der deutsche Staat hat mich eingeladen, Urlaub zu machen. So the Republic of Germany, you know, invited me to long vacation. Essen gratis, keine Miete, kein Strom, nichts. So food was for free, I didn't have to pay any rent. Ich hab's gut gehabt. I had a good time. Es war wirklich die schönste Zeit meines Lebens. And it was really the greatest time in my life. Weil nach einem Jahr. Because after 1 year. Kam Jesus zu mir in die Zelle. Jesus came into my cell. Es war so wunderbar, dass man das nur erleben kann. And it was so great. It's just something you have to Das ist experience so schwer, in Worten auszudrücken. And it's so difficult to express it with words. Ich bin sicher, dass ihr das auch erlebt habt. And I'm sure that you have also experienced that. Aber bei mir war es eben anders. But I'm sure it was different for me. Und da habe ich mich hingekniet. And that's the point where I got on my knees. Weil mein Opa hatte mir mal gesagt, wenn du einen Arm nicht umbiegen kannst. Because my grandfather had told me, if you cannot bend an arm down, musst du es küssen. Then you have to kiss it. Und der Mann war da. And that man was present. Da habe ich mich hingekniet und gesagt, and so I knelt down and I said, wenn du Jesus bist, wenn du wirklich Jesus bist, if you are Jesus, will ich dir mein Leben geben. Then I want to give you my life. Und danach, and after that, hat er mein Leben in Ordnung gebracht. He fixed my life up. So. Ich wurde abgeschoben. They deported me. Kam nach Türkei. They brought me back to Turkey. Und habe freiwillig meine Militärzeit angetreten. And then I went into the Turkish military, for my own will. Da hatte ich alle meine 32 Zähne noch. I had all my teeth back then. Ich habe wirklich Tausende Türken, Kurden, Armenier, die türkische Staatsbürgerschaft hatten und Militär waren, mit Jesus Namen wirklich erreichen können. And I had the possibility to reach thousands of people, Turkish people, Kurdish people, in that army. Es war wunderbar. And it was a great experience. Der Herr stellt dir Tausende, aber Tausende Menschen vor dich hin. And the Lord put really thousands of people in front of me. Und sagt, sprich jetzt. And it told me, now speak. Ich hab's getan. And I did. Da kam eines Tages mal der General drauf, was für einer ich war. And then one day this general noticed what kind of man I was. Er kommt lächelnd auf mich zu. And so he came up to me and he was smiling. Ich war Militär, ich konnte nicht lächeln. And I was in the military, I couldn't smile back. Türkische Militär, das sind harte Typen. Because the Turkish military, those are the really tough ones. Da bin ich richtig reingeraten. Yeah. That really, got to me. Und der bat um meine Gewehr. And he asked me for my rifle. So altmodische. And this was this really old-fashioned mit so einem kind of rifle. Metalligen ging da hinten. Es hat das, I don't know, metal shaft. Ja, richtig. Und der hat gelächelt und ich stehe. And he smiled at me and I stood there. Plötzlich habe ich Sterne gesehen. And suddenly I saw stars. Nach 5 Sekunden habe ich gemerkt, dass ich ein paar Schritte zurückgehe. And after a few seconds I noticed that I was tumbling backwards. Etwas verschluckt habe. And that I had swallowed something. Und ein paar Zähne raushalten. So. And that a few teeth were sticking out. Ich bin nicht hingefallen. And I didn't fall. Ich bin wieder vor ihm hin, habe mich wieder hingestellt. Up again and I took my stance again. Beim zweiten Mal habe ich gemerkt, was er das erste Mal gemacht hat, mit dem Gewehrkolben einfach auf meine Visage drauf. The second time I realized what he had done the first time. Mir war's übel. And I got sick. Das ist wurscht. But that doesn't matter so much. Ich bin Soldat. Because I'm a soldier. Nach 5 Meter bin ich wieder vor ihm hin. Er hat es dreimal gemacht. And after tumbling back 5 meters, I went back up to him and he did it 3 times. Ich habe lauter Generäle gesehen. And I saw many generals in front of me suddenly. Aber umgefallen bin ich nicht. But I didn't fall over. Der Herr gab mir diesen Kraft, and dass ich standhaft blieb. Gave me the strength to really stand through this. Nach 6 Monaten hat dieser selbe General mich angeheuert, seine Familie zu schützen. And 6 months later, that general hired me to protect his family. Dann habe ich gesagt, ich zahle dir das heim, was du getan hast. Dann habe ich seine Familie evangelisiert. And I said, okay, I'll get back to you what you did to me. And so I started evangelizing his family. Ihr solltet wissen, dass ich auch ein paar Zaubertricks kann. And you should know that I also have a few magic tricks. Nicht nur die Familie von diesem General, sondern not only the family of that general. Es gab andere militärische Familien und Kinder. But there were also more families of military members die ich angesteckt habe. That I infected. natürlich mit Jesus' Namen, gell? Yeah, in the name kann man of Jesus. Wirklich viel, viel erreichen. Because in the name of Jesus, a lot of things can be accomplished. Nach der Entlassung. And after I was released from my service. Natürlich habe ich diese Zahnarztprobleme los. So I didn't have to worry about my tooth problems anymore. That's a good thing about it. Habe in Istanbul eine Teestube gegründet. I opened my own tea shop. Das war super. And it was really wonderful. Der Herr hat es so gesegnet. And the Lord really blessed this so much. Dass ich am Tag 1000 Tee verkauft habe. That I sold 1000 coffees a day. Das hat nicht einmal der beste Lokal verkaufen können. Not even the best coffee house in town would do that. Ich habe einen 16-jährigen Kurden einstellen müssen. And so I hired a 16-year-old, a former customer of mine. Then I, Kurde. A Kurdish boy. Yeah. Er ist nach Istanbul gekommen, um Geld zu verdienen, damit er seiner Familie in Anatolien Geld schicken kann. And he came to Istanbul to work, so he could send money back to Anatolia, to his family. Ich habe zu ihm gesagt, and I told him, hör zu, die ersten 14 Tage, was wir gemeinsam verdienen, das gehört mir, das kassiere ich. So I said, the first 15 days that we work together is my money. Und dann gehe ich. And then I'll leave. 14 Tage bist du allein und was du da verkaufst, gehört dir. And 14 days of the month you will work alone and whatever you earn in those days is yours. Er hat es nicht glauben können. And he didn't believe what I was telling him. So habe ich es gemacht. And that's the way we did it. Mit dem Geld, was ich in diese 14 Tage verdient habe, gemeinsam. And with the money that we earned together in the first 14 days, habe ich meine Evangelisation innerhalb Türkei finanziert selber. I financed my evangelism in Turkey. Weil ihr müsst wissen, dass in der Türkei keine Gemeinde, Kirche oder christliche Vereine gibt, die mich unterstützt haben. Because you must know, there was no church or any kind of fellowship that supported me in Turkey back then. Also habe ich mich selber finanziert. And so I had to finance or raise my own funding. Wir haben einen reichen Vater, der alles gibt, was wir brauchen dazu. Because we have a rich father who gives us all the things we need anyway. Es ging bis 1991 super, sehr gut. And until 1991, the whole thing was really great. Wahrscheinlich hat der Herr dann sich entschieden, dass er mich mal nach Bulgarien hinschmeißt. And probably the Lord decided then to send me to Bulgaria. Aber da ich ein bisschen schwer begreiflich, also begreife. Because I'm a little slow. Hat er mich in die Hände des Militärs gegeben wieder. He put me back into the hands of the military. Ich wurde verhaftet wegen illegaler christlicher Propaganda. Because I was arrested for illegal Christian propaganda. Nach 14-tägigen Folterung. And after they tortured me for 14 days. Habe ich sogar meinen Namen vergessen. I had even forgotten my name. Die fragen mich, wie heißt du? Ich habe halt mit diesem Namen geantwortet, die hier im Kopf irgendwo blieben. And they asked me, what's your name? And I just told them any name that just came to my mind. Abraham Lincoln oder Atatürk oder was weiß Abraham ich. Abraham Lincoln oder Atatürk oder whatever. Aber auf meinen Namen bin ich nicht gekommen. But I couldn't even remember my name. Und dann hat man mich nach 14 Tagen in einem Krankenhaus behandeln lassen. And then after 14 days, they put me in a hospital. 3 Stunden. For 3 hours. Die mussten mich zusammenflicken hier. And so they had to patch me up again. I got stitches. Ich wurde getragen von 2 jungen Militärs. And I was carried by 2 young soldiers. Weil ich nicht laufen konnte. Because I couldn't walk anymore. Kein Kraft, nichts. And I had no strength, nothing. Ich saß auf einem Stuhl. And I was sitting there on a chair. Der Staatsanwalt hat gesehen, was los ist. And the attorney of state saw what was going on. Weil zivile Politiker und Militärs vertragen sich heute noch nicht. Because the civil government and the military, they're still not, they don't get along very well in Turkey. Der Staatsanwalt hat sie rausgeschmissen. So the attorney kicked them out. Dann hat der Staatsanwalt mich gefragt, gesagt, erzähl mir über dein Glaube. And then he said, the Attorney General said, okay, now tell me about your belief. 1980, was mir im Gefängnis passierte, wo Jesus zu mir kam, hieß es. Okay, so 1980, when I got to know Jesus, what happened to me in prison? Passierte mir In dem Zimmer vom Staatsanwalt nochmal. Happened again in that room with that attorney. Diese Kraft, diese Energie, das in mir hineinfloss, and this energy, this power that overcame me, hat mich hochspringen lassen. Gave me the energy to jump up. Habe ich über 2,5 Stunden im Staatsanwalt über mein Glaube an Jesus Christus erzählt. And I confessed my faith in front of this attorney for 2.5 hours. Und da war eine Frau noch da. And there was also a woman present. Ich habe später bemerkt, also, dass sie die Richterin ist. And it was only later that I realized that she was the judge. Die Ehefrau von dem Staatsanwalt. And she was also the wife of this general attorney. Und der ein kleiner Junge natürlich. 13 Jahre ist der Sohn gewesen. And a little boy, he was 13, that was their son. Und dann fragte er mich nochmal, ob ich Bibel hätte. And then he asked me if I had Bibles. Ihr könnt euch vorstellen, wie ich gelacht habe. Ja, and you can imagine how I was laughing for joy. Ich habe gesagt, da ist mein beschlagnahmtes Zeug, 3 Kartone. And then he said, well, here's my stuff, all the things they took away from me. It was packed in 3 cartons. Ich habe diese Plombe auseinandergerissen und dann jedem eine Bibel gegeben. And so I opened these cartons and I gave each of them a Bible. Kassetten und Traktate. And cassettes and little tracts and things I had. Und dann war ich kaputt. And then I was, habe mich wieder hingesetzt. I had to sit down again. Und dann hat er mich freigelassen. And then he let me go. Aber die Militärs haben den Befehl, mich wieder zurückzubringen. But the military had, they had orders to bring me back again. Okay, sie tragen mich wieder. So they have to carry me out again. Und ihr Kommandant hat mir 2 Stunden über das Islam gepredigt. And the commander then started preaching to me about Islam. Ich hatte weder Lust noch Kraft, um mit ihm zu diskutieren. And I had no energy left to start a discussion with him. Zum Schluss hat er gesagt, du darfst gehen, aber du darfst nicht auf der Straße mit Menschen über Jesus sprechen. And then he told me, okay, you are free now, you can go, but you're not allowed to preach or talk on the street about your belief. Dazu brauchst du eine Genehmigung. You need a written license. Man trug mich hinaus. And so they carried me outside. Da ist mir was eingefallen. And then I realized something, I remember something. Mit schwacher Stimme habe ich gefragt, ob ich ihn was fragen darf. And then in a very weak voice, I asked him if I could ask him something. Dann hat man mich wieder rum, tick, tick, tick, zu ihm. So they turned me around and carried me back to him. Er hat gelacht und hat gedacht, er hat mich rumgekriegt. And then he started grinning and thought, you know, he had turned me around. Mit ältere Stimme hat er gesagt, sag mein Sohn. And then he said with this condescending voice, like, my son. Okay, ich sage dir. Okay, tell me. And then he said, okay, I'm going to tell you. Soll ich das tun, was du mir sagst? Should I do what you have just told me to do? Oder was mir Gott sagt. Or should I do what God tells me to do? Also, der hat seine Haare gegriffen mit 2 Händen. And he started pulling his hair with his hands. Hat gesagt, das ist ein Psychopath, schmeiß ihn raus. And then he said, okay, this guy is psychic, throw him out. Und nach 6 Monaten, wo ich mich erholt habe, after 6 months of recovery, hat der Herr mich nach Bulgarien geschickt. The Lord sent me to Bulgaria. Und da habe ich ca. 8 Gemeinden gegründet. And I founded about 8 churches there. Die heute noch existieren. And they still exist. Und dann, nach 17 Jahren Aufenthalt in Bulgarien. And after 17 years in Bulgaria. Bin ich hier gelandet, in Wien. I ended up here, in Vienna. Ich bin ein Mensch, der seinen Koffer unter seinem Hintern hat. I'm a person who has his suitcase. Wenn der Herr sagt, steh auf und geh. If the Lord says, get up and go. Bei mir ist es praktisch. Boom, it's very practical. I just get my suitcase and go. Und in Wien hat der Herr mir gesagt, dass es wichtig ist. And in Vienna, the Lord told me that it's very important. Dass für Türken etwas und Kurden etwas getan werden soll. That things are done for Turkish people and Kurds. Und der hat mir auch die Türen geöffnet. And he also opened doors for me in that respect. Ich mache in der CVJM. And so in the CVJM, yeah. Christliche Verein junger Menschen. Yeah. YMCA. Teestubearbeit. I have my little tea shop. Das hauptsächlich Türken und Kurden anspricht. And it's directed towards Turkish people and Kurds. Ich warte natürlich nicht in der Teestube, bis sie kommen. And of course I don't just sit around in my little tea shop and wait until they come. Ich gehe zu ihnen. I go to them. So wie Jesus das gemacht hat. Just the way Jesus did it. Ich besuche kurdische Vereine. And I go to Kurdish associations and visit them. Und auch türkische Vereine. And also Turkish associations. Und spreche mit ihnen. And I just start talking with them. Ich bin auch einer von ihnen. Because I'm also one of them. Ich verstehe sie. I understand them. Und sie verstehen mich. And they can understand me. Weil ich ihre Sprache spreche. Because I speak their language. Ich habe auch ein paar Traktate mitgebracht, die liegen dort. And I've also brought a few tracts. Geistliche Analyse der Türken und Kurden. And this is like a spiritual analysis of Turkish people and Kurds. Könnt ihr die Türken und die Türken besser kennenlernen, wie sie denken? And you can get to know how Turkish people think if you read this. Und dann habe ich in drei Sprachen auch Traktaten. And I've also these little tracts. They are available in three languages. Türkisch, Deutsch, Bulgarisch. Turkish, German and Bulgarian. Die liegen auch hinten. And I also have some of those at the back. Bedient euch bitte. Und diese Arbeit finanziere ich, indem ich als bulgarischer Staatsbürger eine Firma gegründet habe. And the funding for all of this is done by myself. I'm a Bulgarian citizen, and I founded a company in Bulgaria. Ein Mann Putzfirma. So it's a one-man, janitor company, cleaning service. Yeah. Und mein Sohn ist mein Helfer in diesem Bereich. My son is my helper. Im Sommer machen wir auch Parkarbeit. And in summer we also work in the parks. Und er schleppt viele Jugendliche in die Teestube. And he brings along a lot of young people to our tea shop. Es sind so vielfarbig, dass ihr bei uns in der Teestube alle Art von Ausländer finden könnt. And this, the crowd there is so colorful, you can find all different kinds of immigrants there. Zum Beispiel eine Gruppe, die Breakdance machen. There's one group, they are breakdancers. Die sind so farbig, da ist von jedem drin, nur kein Amerikaner. Okay, all kinds of people are there, just no American. Vielleicht können sie das nicht, ich weiß nicht. Maybe they can't breakdance. Ich danke euch wirklich, dass ihr mich eingeladen habt. Thank you so much for inviting me. Zum Abschluss möchte ich ein paar Verse aus dem Kolosserbrief lesen. And to close, I'd like to read a couple of verses from Colossians. Vierte Kapitel. Chapter 4. Fünfte und sechste Vers. Colossians 4, 5 and 6. Verhaltet euch weise gegenüber denen, die draußen sind, und kauft die Zeit aus. Eure Rede sei allezeit freundlich und mit Salz gewürzt, dass ihr wisst, wie ihr einem jeden antworten sollt. Amen. Conduct yourselves with wisdom toward outsiders, making the most of the opportunity. Let your speech always be with grace, as though seasoned with salt, so that you will know how you should respond to each person. Danke. Amen. Und meine Vision, ganz kurz erzählen. But I just want to shortly tell you about my vision. Das ist nicht meine Vision. It's not my vision. Es ist vom Herrn mir hineingelegt. But it's the vision that the Lord gave to me. In Brunnenmarkt. In Brunnenmarkt. Eine Teestube eröffnen, das den ganzen Tag offen sein soll, bis spät in die Nacht. To open a tea house that would be opened all day long until late into the night. Das sind die Ausländer. Wirklich alle. That's where all the foreigners, like all of them. Es sind jede Art Ausländer vorhanden dort. At Brunnenmarkt, there are all types of foreigners there. Und wir brauchen natürlich dort Trägerkreis. And we need someone that will carry us through. Das ist finanziert. Financially. Ich will kein Geld. Ich will nur, dass ein Lokal dort finanziert wird. Ich werde dort die ganze Arbeit leisten. I don't want any money. I just want to finance this place and work there all day. I'll work there myself. Nach einem Jahr wird diese Teestube sich selber finanzieren. And after 1 year, this tea house will finance itself. Und so Gott, so der Herr es will, werde ich auch hier nach einem Jahr eine öffnen. And if the Lord wants, I want to open another one here in the 10th district after 1 year. Ganz kurz noch. Ich habe mit dem Teppich angefangen und will mit dem Teppich beenden. I just want to say, I started with this carpet and I'm going to end with this carpet. Ich habe da ein bisschen zurechtgeschnitten, damit es ein bisschen besser ausschaut. I cut the threads away so it looked a little bit better. So waren wir alle normalerweise. Normally we're all like this. Sünder. Sinners. Aber wirklich, der Herr, der hat uns so bearbeitet, but the Lord really worked in all of us, dass wir so schön ausschauen. That we look so wonderful. Wir sehen ihm immer ähnlicher. We are always transformed into his image. Wir Christen haben uns nicht zum letzten Mal gesehen. We have not seen the best yet. Sicher, dass wir uns im Himmelreich wieder begegnen werden. And for sure we'll see each other in heaven, in the kingdom of heaven. Danke euch für eure Geduld. And thank you for your patience. Danke. Thank you.